Er zog sich mutwilligerweise in der Schule Schläge zu und hielt sie alsdann mit Trotz und Standhaftigkeit aus, ohne eine Miene zu verziehen. Und dies machte ihm dazu ein Vergnügen, das ihm noch lange in der Erinnerung angenehm war. Er schlug und balgte sich mit Straßenbuben, versäumte die Lehrstunden in der Schule und quälte einen Hund, den seine Eltern hatten, wie und wo er nur konnte. In der Kirche, wo er sonst ein Muster der Andacht gewesen war, plauderte er mit seinesgleichen den ganzen Gottesdienst über. Oft fiel es ihm ein, dass er auf einem bösen Wege begriffen sei. Er erinnerte sich mit Wehmut an seine vormaligen Bestrebungen, ein frommer Mensch zu werden. Allein so oft er im Begriff war, umzukehren, schlug eine gewisse Verachtung seiner selbst und ein nagender Missmut seine besten Vorsätze nieder und machte, dass er sich wieder in allerlei wilden Zerstreuungen zu vergessen suchte. Der Gedanke, dass ihm seine liebsten Wünsche und Hoffnungen fehlgeschlagen und die angetretene Laufbahn des Ruhms auf immer verschlossen war, nagte ihn unaufhörlich, ohne dass er sich dessen immer deutlich bewusst war, und trieb ihn zu allen Ausschweifungen. Er ward ein Heuchler gegen Gott, gegen andere und gegen sich selbst. Sein Morgen- und Abendgebet las er pünktlich wie vormals, aber ohne alle Empfindung. Wenn er zu dem alten Manne kam, tat er alles, was er sonst mit aufrichtigem Herzen getan hatte, aus Verstellung und heuchelte in frommen Mienen und aufgeschriebenen Worten, worin er fälschlich einen gewissen Durst und Sehnsucht nach Gott vorgab, um sich bei diesem Manne in Achtung zu erhalten. Ja, zuweilen konnte er heimlich lachen, indes der alte Mann sein Geschriebenes las. So fing er auch an, seinen Vater zu betrügen. Dieser ließ sich einmal gegen ihn verlauten, damals, vor 3 Jahren, sei er noch ein ganz anderer Knabe gewesen, als er in Pyrmont sich weigerte, eine Notlüge zu tun, indem er den Engländer verleugnen sollte. Weil sich nun Anton bewusst war, dass gerade dies damals mehr aus einer Art von Affektation als wirklichem Abscheu gegen die Lüge geschehen sei, so dachte er bei sich selber, wenn sonst nichts verlangt wird, um mich beliebt zu machen, das soll mir wenig Mühe kosten. Und nun wusste er es in kurzer Zeit durch eine Art von bloßer Heuchelei, die er doch aber vor sich selber als Heuchelei zu verbergen suchte, so weit zu bringen, dass sein Vater über ihn mit dem Herrn von Fleischbein korrespondierte und demselben von Antons Seelenzustande Nachricht gab, um seinen Rat darüber einzuholen. Indes wie Anton sah, dass die Sache so ernsthaft wurde, ward er auch ernsthafter dabei und entschloss sich zuweilen, sich nun im Ernst von seinem bösen Leben zu bekehren, weil er die bisherige Heuchelei nicht länger mehr vor sich selbst verdecken konnte. Allein nun fielen ihm die Jahre ein, die er von der Zeit seiner vormaligen wirklichen Bekehrung an versäumt hatte. Und wie weit er nun schon sein könnte, wenn er das nicht getan hätte. Dies machte ihn äußerst missvergnügt und traurig. Überdem las er bei dem alten Mann ein Buch, worin der Prozess der ganzen Heilsordnung durch Buße, Glauben und gottselig Leben mit allen Zeichen und Symptomen ausführlich beschrieben war. Bei der Buße mussten Tränen, Reue, Traurigkeit und Missvergnügen sein. Dies alles war bei ihm da. Bei dem Glauben musste eine ungewohnte Heiterkeit und Zuversicht zu Gott in der Seele sein. Dies kam auch. Und nun musste sich drittens das gottselige Leben von selber finden. Aber dies fand sich nicht so leicht. Anton glaubte, wenn man einmal fromm und gottselig leben wolle, so müsse man es auch beständig. Und in jedem Augenblicke und in allen seinen Mienen und Bewegungen, ja sogar in seinen Gedanken sein. Auch müsse man keinen Augenblick lang vergessen, dass man fromm sein wolle. Nun vergaß er es aber natürlicherweise sehr oft. Seine Miene blieb nicht ernsthaft, sein Gang nicht ehrbar und seine Gedanken schweiften in irdischen, weltlichen Dingen aus. Nun glaubte er, sei alles vorbei. Er habe noch so viel wie nichts getan und müsse wieder von vorn anfangen. So ging es oft verschiedene Male in einer Stunde. Und dies war für Anton ein höchst peinlicher und ängstlicher Zustand. Er überließ sich wieder, aber beständig mit Angst und klopfendem Herzen, seinen vorigen Zerstreuungen. Dann fing er das Werk seiner Bekehrung einmal von vorn wieder an. Und so schwankte er beständig hin und her und fand nirgends Ruhe und Zufriedenheit, indem er sich vergeblich die unschuldigsten Freuden seiner Jugend verbitterte und es doch in dem anderen nie weit brachte. Dies beständige Hin- und Herschwanken ist zugleich ein Bild von dem ganzen Lebenslaufe seines Vaters, dem es im 50. Jahre seines Lebens noch nicht besser ging und der doch immer noch das Rechte zu finden hoffte, wonach er so lange vergeblich gestrebt hatte. Mit Anton war es anfänglich ziemlich gut gegangen. Allein seitdem er kein Latein mehr lernen sollte, litte seine Frömmigkeit einen großen Stoß. Sie war nichts als ein ängstliches, gezwungenes Wesen, und es wollte nie recht mit ihm fort. Er las darauf irgendwo, wie unnütz und schädlich das Selbstbessern sei und dass man sich bloß leidend verhalten und die göttliche Gnade in sich wirken lassen müsse. Er betete daher oft sehr aufrichtig: »Herr, bekehre du mich, so werde ich bekehret«, aber alles war vergeblich. Sein Vater reiste diesen Sommer wieder nach Pyrmont, und Anton schrieb ihm, wie schlecht es mit dem Selbstbessern vorwärts ginge und dass er sich wohl darin geirrt habe, weil die göttliche Gnade doch alles tun müsse. Seine Mutter hielt diesen ganzen Brief für Heuchelei, wie er denn wirklich nicht ganz davon frei sein mochte, und schrieb eigenhändig darunter: »Anton führt sich auf wie alle gottlose Buben.« Nun war er sich doch eines wirklichen Kampfes mit sich selbst bewusst. Und es musste also äußerst kränkend für ihn sein, dass er mit allen gottlosen Buben in eine Klasse geworfen wurde. Dies schlug ihn so sehr nieder, dass er nun wirklich eine Zeit lang wieder ausschweifte und sich mutwillig mit wilden Buben abgab. Worin er denn durch das Schelten und sogenannte Predigen seiner Mutter noch immer mehr bestärkt wurde. Denn dies schlug ihn immer noch tiefer nieder, so dass er sich oft am Ende selbst für nichts mehr als einen gemeinen Gassenbuben hielt und nun um desto eher wieder Gemeinschaft mit ihnen machte. Dies dauerte, bis sein Vater von Pyrmont wieder zurückkam. Nun eröffneten sich für Anton auf einmal ganz neue Aussichten. Schon zu Anfange des Jahres war seine Mutter mit Zwillingen niedergekommen, wovon nur der eine leben blieb, zu welchen ein Hutmacher in Braunschweig namens Lobenstein Gevatter geworden war. Dieser war einer von den Anhängern des Herrn von Fleischbein, wodurch ihn Antons Vater schon seit ein paar Jahren kannte. Da nun Anton doch einmal bei einem Meister sollte untergebracht werden, denn seine beiden Stiefbrüder hatten nun schon ausgelernt und jeder war mit seinem Handwerke unzufrieden, wozu er von seinem Vater mit Gewalt gezwungen war, und da der Hutmacher Lobenstein gerade einen Burschen haben wollte, der ihm fürs Erste nur zur Hand wäre, welch eine herrliche Türe eröffnete sich nun nach seines Vaters Meinung für Anton, dass er ebenso wie seine beiden Stiefbrüder bei einem so frommen Manne, der dazu ein eifriger Anhänger des Herrn von Fleischbein war, schon so früh könne untergebracht und von demselben zu wahren Gottseligkeit und Frömmigkeit angehalten werden. Dies mochte schon länger im Werk gewesen sein und war vermutlich die Ursache, warum Antons Vater ihn aus der lateinischen Schule genommen hatte. Nun aber hatte Anton, seitdem er Latein gelernt, sich auch das Studieren fest in den Kopf gesetzt. Denn er hatte eine unbegrenzte Ehrfurcht gegen alles, was studiert hatte und einen schwarzen Rock trug, so dass er diese Leute beinahe für eine Art übermenschlicher Wesen hielt. Was war natürlicher, als dass er nach dem strebte, was ihm auf der Welt das Wünschenswerteste zu sein schien? Nun hieß es, der Hutmacher Lobenstein in Braunschweig wolle sich Antons wie ein Freund annehmen, er solle bei ihm wie ein Kind gehalten sein und nur leichte und anständige Arbeiten, als etwa Rechnungen schreiben, Bestellungen ausrichten und dergleichen übernehmen. Alsdann solle er auch noch 2 Jahre in die Schule gehen, bis er konfirmiert wäre und sich dann zu etwas entschließen könnte. Dies klang in Antons Ohren äußerst angenehm. Insbesondere der letzte Punkt von der Schule. Denn wenn er diesen Zweck nur erst erreicht hätte, glaubte er, würde es ihm nicht fehlen, sich so vorzüglich auszuzeichnen, dass sich ihm zum Studieren von selber schon Mittel und Wege eröffnen müssten. Er schrieb selber zugleich mit seinem Vater an den Hutmacher Lobenstein, den er schon im Voraus innig liebte und sich auf die herrlichen Tage freute, die er bei ihm zubringen würde. Und welche Reize hatte die Veränderung des Orts für ihn? Der Aufenthalt in Hannover und der ewige einförmige Anblick eben derselben Straßen und Häuser ward ihm nun unerträglich. Neue Türme, Tore, Wälle und Schlösser stiegen beständig in seiner Seele auf, und ein Bild verdrängte das andere. Er war unruhig und zählte Stunden und Minuten bis zu seiner Abreise. Der erwünschte Tag war endlich da. Anton nahm von seiner Mutter und von seinen beiden Brüdern Abschied, wovon der ältere Christian 5 Jahre und der jüngere Simon, der nach dem Hutmacher Lobenstein genannt war, kaum 1 Jahr alt sein mochte. Sein Vater reiste mit ihm. Und es ging nun halb zu Fuße, halb zu Wagen, mit einer wohlfeilen Gelegenheit fort. Anton genoss jetzt zum ersten Mal in seinem Leben das Vergnügen zu wandern, welches ihm in der Zukunft mehr wie zu häufig aufgespart war. Je mehr sie sich Braunschweig näherten, je mehr war Antons Herz voll Erwartung. Der Andreasturm ragte mit seiner roten Kuppel majestätisch hervor. Es war gegen Abend. Anton sah in der Ferne die Schildwache auf dem hohen Walle hin und her gehen. Tausend Vorstellungen, wie sein künftiger Wohltäter aussehen, wie sein Alter, sein Gang, seine Mienen sein würden, stiegen in ihm auf und verschwanden wieder. Er setzte endlich von demselben ein so schönes Bild zusammen, dass er ihn schon im Voraus liebte. Überhaupt pflegte Anton in seiner Kindheit durch den Klang der eigenen Namen von Personen oder Städten zu sonderbaren Bildern und Vorstellungen von den dadurch bezeichneten Gegenständen veranlasst zu werden. Die Höhe oder Tiefe der Vokale in einem solchen Namen trug zur Bestimmung des Bildes das meiste bei. So klang der Name Hannover beständig prächtig in seinem Ohre. Und ehe er es sah, war es ihm ein Ort mit hohen Häusern und Türmen und von einem hellen und lichten Aussehen. Braunschweig schien ihm länglicht, von dunklem Ansehen und größer zu sein. Und Paris stellte er sich nach eben einem solchen dunklen Gefühle bei dem Namen vorzüglich voll heller, weißlichter Häuser vor. Es ist dieses auch sehr natürlich, denn von einem Dinge, wovon man nichts wie den Namen weiß, arbeitet die Seele, sich auch vermittelst der entferntesten Ähnlichkeiten ein Bild zu entwerfen. Und in Ermangelung aller anderen Vergleichungen muss sie zu dem willkürlichen Namen des Dings ihre Zuflucht nehmen, wo sie auf die hart oder weich, voll oder schwach, hoch oder tief, dunkel oder hell klingenden Töne merkt und zwischen denselben und dem sichtbaren Gegenstande eine Art von Vergleichung anstellt, die manchmal zufälligerweise eintrifft. Bei dem Namen Lobenstein dachte sich Anton ungefähr einen etwas langen Mann, deutsch und bieder, mit einer freien, offenen Stirne und so weiter. Allein diesmal täuschte ihn seine Namendeutung sehr. Es fing schon an, dunkel zu werden, als Anton mit seinem Vater über die großen Zugbrücken und durch die gewölbten Tore in die Stadt Braunschweig einwanderte. Sie kamen durch viele enge Gassen, vor dem Schlosse vorbei und endlich über eine lange Brücke in eine etwas dunkle Straße, wo der Hutmacher Lobenstein einem langen öffentlichen Gebäude gegenüber wohnte. Nun standen sie vor dem Hause. Es hatte eine schwärzliche Außenseite und eine große schwarze Tür, die mit vielen eingeschlagenen Nägeln versehen war. Oben hing ein Schild mit einem Hute heraus, woran der Name Lobenstein zu lesen war. Ein altes Mütterchen, die Ausgeberin vom Hause, eröffnete ihnen die Tür und führte sie zur rechten Hand in eine große Stube, die mit dunkelbraun angestrichenen Brettern getäfelt war, worauf man noch mit genauer Not eine halb verwischte Schilderung von den fünf Sinnen entdecken konnte. Hier empfing sie denn der Herr des Hauses. Ein Mann von mittleren Jahren, mehr klein als groß, mit einem noch ziemlich jugendlichen, aber dabei blassen und melancholischen Gesichte, das sich selten in ein anderes als eine Art von bittersüßem Lächeln verzog. Dabei schwarzes Haar, ein ziemlich schwärmerisches Auge, etwas Feines und Delikates in seinen Reden, Bewegungen und Manieren, das man sonst bei Handwerksleuten nicht findet, und eine reine, aber äußerst langsame, träge und schleppende Sprache, die die Worte wer weiß wie lange zog, besonders wenn das Gespräch auf andächtige Materien fiel. Auch hatte er einen unerträglich intoleranten Blick, wenn sich seine schwarzen Augenbraunen über die Ruchlosigkeit und Bosheit der Menschenkinder und insbesondere seiner Nachbarn oder seiner eigenen Leute zusammenzogen. Anton erblickte ihn zuerst in einer grünen Pelzmütze, blauem Brusttuch und braunem Kamisol drüber, nebst einer schwarzen Schürze, seiner gewöhnlichen Hauskleidung. Und es war ihm beim ersten Blick, als ob er in ihm einen strengen Herrn und Meister statt eines künftigen Freundes und Wohltäters gefunden hätte. Seine vorgefasste innige Liebe verlosch, als wenn Wasser auf einen Funken geschüttet wäre, da ihn die erste kalte, trockene, gebieterische Miene seines vermeinten Wohltäters ahnden ließ, dass er nichts weiter wie sein Lehrjunge sein werde. Die wenigen Tage über, da sein Vater dablieb, wurde noch einige Schonung gegen ihn beobachtet. Allein sobald dieser abgereist war, musste er ebenso wie der andere Lehrbursch in der Werkstatt arbeiten. Er wurde zu den niedrigsten Beschäftigungen gebraucht, er musste Holz spalten, Wasser tragen und die Werkstatt auskehren. So sehr dies gegen seine Erwartungen abstach, wurde ihm doch das Unangenehme einigermaßen durch den Reiz der Neuheit ersetzt. Und er fand wirklich eine Art von Vergnügen, selbst beim Auskehren, Holz spalten und Wasser tragen. Seine Fantasie aber, womit er sich alles dies ausmalte, kam ihm auch sehr dabei zustatten. Oft war ihm die geräumige Werkstatt mit ihren schwarzen Wänden und dem schauerlichen Dunkel, das des Abends und Morgens nur durch den Schimmer einiger Lampen erhellt wurde, ein Tempel, worin er diente. Des Morgens zündete er unter den großen Kesseln das heilige, belebende Feuer an, wodurch nun den Tag über alles in Arbeit und Tätigkeit erhalten und so viele Hände beschäftiget wurden. Er betrachtete dann dies Geschäft wie eine Art von Amt, dem er in seinen Augen eine gewisse Würde erteilte. Gleich hinter der Werkstatt floss die Oker, auf welcher eine Fülle oder Vorsprung von Brettern zum Wasserschöpfen hinausgebaut war. Er betrachtete dies alles gewissermaßen als sein Gebiet. Und zuweilen, wenn er die Werkstatt gereinigt, die großen eingemauerten Kessel gefüllt und das Feuer unter denselben angezündet hatte, konnte er sich ordentlich über sein Werk freuen, als ob er nun einem jeden sein Recht getan hätte. Seine immer geschäftige Einbildungskraft belebte das Leblose um ihn her und machte es zu wirklichen Wesen, mit denen er umging und sprach. Überdem machte ihm der ordentliche Gang der Geschäfte, den er hier bemerkte, eine Art von angenehmer Empfindung, dass er gern ein Rad in dieser Maschine mit war, die sich so ordentlich bewegte, denn zu Hause hatte er nichts dergleichen gekannt. Der Hutmacher Lobenstein hielt wirklich sehr auf Ordnung in seinem Hause, und alles ging hier auf den Glockenschlag, arbeiten, essen und schlafen. Wenn ja eine Ausnahme gemacht wurde, so war es in Ansehung des Schlafs, der freilich ausfallen musste, wenn des Nachts gearbeitet wurde, welches denn wöchentlich wenigstens einmal geschah. Sonst war das Mittagsessen immer auf den Schlag 12, das Frühstück morgens und das Abendbrot abends um 8 Uhr pünktlich da. Dies war es dann auch, worauf bei der Arbeit immer gerechnet wurde. So verfloss damals Antons Leben. Des Morgens von 6 Uhr an rechnete er bei seiner Arbeit aufs Frühstück, das er immer schon in der Vorstellung schmeckte. Und wenn er es erhielt, mit dem gesundesten Appetit verzehrte, den ein Mensch nur haben kann, ob es gleich in weiter nichts als dem Bodensatz vom Kaffee mit etwas Milch und einem 2-Pfennig-Brote bestand. Dann ging es wieder frisch an die Arbeit und die Hoffnung aufs Mittagsessen brachte wiederum neues Interesse in die Morgenstunden, wenn die Einförmigkeit der Arbeit zu ermüdend wurde. Des Abends wurde Jahr aus Jahr ein eine kalte Schale von starkem Biere gegeben, Reiz genug, um die Nachmittagsarbeiten zu versüßen. Und dann vom Abendessen an bis zum Schlafengehen war es der Gedanke an die bald bevorstehende sehnlich gewünschte Ruhe, der nun über das Unangenehme und Mühsame der Arbeit wieder seinen tröstlichen Schimmer verbreitete. Freilich wusste man, dass den folgenden Tag der Kreislauf des Lebens so von vorn wieder anfing. Aber auch diese zuletzt ermüdende Einförmigkeit im Leben wurde durch die Hoffnung auf den Sonntag wieder auf eine angenehme Art unterbrochen. Wenn der Reiz des Frühstücks und des Mittags- und Abendessens nicht mehr hinlänglich war, die Lebens- und Arbeitslust zu erhalten, dann zählte man, wie lange es noch bis auf den Sonntag war, wo man einen ganzen Tag von der Arbeit feiern und einmal aus der dunklen Werkstatt vors Tor hinaus in das freie Feld gehen und des Anblicks der freien, offenen Natur genießen konnte. Oh, welche Reize hat der Sonntag für den Handwerksmann, die den höheren Klassen von Menschen unbekannt sind, welche von ihren Geschäften ausruhen können, wenn sie wollen. Dass deiner Magd Sohn sich erfreue, nur der Handwerksmann kann es ganz fühlen, was für ein großer, herrlicher, menschenfreundlicher Sinn in diesem Gesetze liegt. Wenn man nun auf einen Tag Ruhe von der Arbeit schon 6 Tage lang rechnete, so fand man es wohl der Mühe wert, auf 3 oder gar 4 Feiertage nacheinander ein Drittteil des Jahres zu rechnen. Wenn selbst der Gedanke an den Sonntag oft nicht mehr fähig war, den Überdruss an dem Einförmigen zu verhindern, so wurde durch die Nähe von Ostern, Pfingsten oder Weihnachten der Lebensreiz wieder aufgefrischt. Und wenn dies alles zu schwach war, so kam die süße Hoffnung an die Vollendung der Lehrjahre, an das Gesellenwerden hinzu, welche alles andere überstieg und eine neue große Epoche ins Leben brachte. Weiter ging nun aber auch der Gesichtskreis bei Antons Mitlehrburschen nicht, und sein Zustand war dadurch gewiss um nichts verschlimmert. Nach einer allgültigen und weisen Einrichtung der Dinge hat auch das mühevolle, einförmige Leben des Handwerksmannes seine Einschnitte und Perioden, wodurch ein gewisser Takt und Harmonie hereingebracht wird, welcher macht, dass es unbemerkt abläuft, ohne seinem Besitzer eben Langeweile gemacht zu haben. Aber Antons Seele war durch seine romanhaften Ideen einmal zu diesem Takt verstimmt. Dem Hause des Hutmachers, gerade gegenüber, war eine lateinische Schule, die Anton zu besuchen vergeblich gehofft hatte. So oft er die Schüler heraus- und hineingehen sah, dachte er mit Wehmut an die lateinische Schule und an den Konrektor in Hannover zurück. Und wenn er gar etwa vor der großen Martinsschule vorbeiging und die erwachsenen Schüler herauskommen sah, so hätte er alles darum gegeben, dies Heiligtum nur einmal inwendig betrachten zu können. Einmal eine solche Schule besuchen zu dürfen, hielt er zwar bei seinem jetzigen Zustande beinahe für unmöglich. Demungeachtet aber konnte er sich einen schwachen Schimmer von Hoffnung dazu nicht ganz versagen. Selbst die Chorschüler schienen ihm Wesen aus einer höheren Sphäre zu sein. Und wenn er sie auf der Straße singen hörte, konnte er sich nicht enthalten, ihnen nachzugehen, sich an ihrem Anblick zu ergötzen und ihr glänzendes Schicksal zu beneiden. Wenn er mit seinem Mitlehrburschen in der Werkstatt alleine war, suchte er ihm alle die kleinen Kenntnisse mitzuteilen, welche er sich teils durch eigenes Lesen und teils durch den Unterricht, den er genossen, erworben hatte. Er erzählte ihm vom Jupiter und der Juno und suchte ihm den Unterschied zwischen Adjektivum und Substantivum deutlich zu machen, um ihn zu lehren, wo er einen großen Buchstaben oder einen kleinen setzen müsse. Dieser hörte ihm denn aufmerksam zu. Und zwischen ihnen wurden oft moralische und religiöse Gegenstände abgehandelt. Antons Mitlehrbursche war bei diesen Gelegenheiten vorzüglich stark in Erfindung neuer Wörter, wodurch er seine Begriffe bezeichnete. So nannte er zum Beispiel die Befolgung der göttlichen Befehle die Erfülligkeit Gottes. Und indem er vorzüglich die religiösen Ausdrücke des Herrn Lobenstein von Ertötung und so weiter nachzuahmen suchte, geriet er oft in ein sonderbares Galimathias. Mit vorzüglichem Nachdruck wusste er sich einiger Stellen aus den Psalmen Davids, worin eben keine sanftmütigen Gesinnungen gegen die Feinde geäußert werden, zu bedienen, wenn er glaubte, durch die Haushälterin oder jemand anders angeschwärzt und verleumdet zu sein. So waren fast alle Hausgenossen mehr oder weniger von den religiösen Schwärmereien des Herrn Lobenstein angesteckt, ausgenommen der Geselle. Dieser warf ihm, wenn er ihm manchmal zu viel von Ertötung und Vernichtung schwatzte, einen solchen tötenden und vernichtenden Blick zu, dass Herr Lobenstein sich mit Abscheu wegwandte und stillschwieg. Sonst konnte Herr Lobenstein zuweilen stundenlange Strafpredigten gegen das ganze menschliche Geschlecht halten. Mit einer sanften Bewegung der rechten Hand teilte er dann Segen und Verdammnis aus. Seine Miene sollte dabei mitleidsvoll sein, aber die Intoleranz und der Menschenhass hatten sich zwischen seinen schwarzen Augenbrauen gelagert. Die Nutzanwendung lief denn immer politisch genug darauf hinaus, dass er seine Leute zum Eifer und zur Treue in seinem Dienste ermahnte, wenn sie nicht ewig im höllischen Feuer brennen wollten. Seine Leute konnten ihm nie genug arbeiten, und er machte ein Kreuz über das Brot und die Butter, wenn er ausging. Dem Anton, der ihm vielleicht nicht genug arbeiten konnte, verbitterte er sein Mittagsessen durch 1000 wiederholte Lehren, die er ihm gab, wie er das Messer und die Gabel halten und die Speise zum Munde führen sollte, dass diesem oft alle Lust zum Essen verging. Bis sich der Geselle einmal nachdrücklich seiner annahm und Anton doch nun in Frieden essen konnte. Übrigens aber durfte er es auch nicht wagen, nur einen Laut von sich zu geben, denn an allem, was er sagte, an seinen Mienen, an seinen kleinsten Bewegungen, fand Lobenstein immer etwas auszusetzen. Nichts konnte ihm Anton zu Danke machen, welcher sich endlich beinahe in seiner Gegenwart zu gehen fürchtete, weil er an jedem Tritt etwas zu tadeln fand. Seine Intoleranz erstreckte sich bis auf jedes Lächeln und jeden unschuldigen Ausbruch des Vergnügens, der sich in Antons Mienen oder Bewegungen zeigte. Denn hier konnte er sie einmal recht nach Gefallen auslassen, weil er wusste, dass ihm nicht widersprochen werden durfte. Während der Zeit wurden die ganz verblichenen 5 Sinne an dem schwarzen Getäfel der Wand wieder neu überfirnisst. Die Erinnerung an den Geruch davon, welcher einige Wochen dauerte, war bei Anton nachher beständig mit der Idee von seinem damaligen Zustande vergesellschaftet. So oft er einen Firnisgeruch empfand, stiegen unwillkürlich alle die unangenehmen Bilder aus jener Zeit in seiner Seele auf. Und umgekehrt, wenn er zuweilen in eine Lage kam, die mit jener einige zufällige Ähnlichkeiten hatte, glaubte er auch einen Firnisgeruch zu empfinden. Ein Zufall verbesserte Antons Lage in etwas. Der Hutmacher Lobenstein war ein äußerst hypochondrischer Schwärmer. Er glaubte an Ahndungen und hatte Visionen, die ihm oft Furcht und Grauen erweckten. Eine alte Frau, die zur Miete im Hause gewohnt hatte, starb und erschien ihm bei nächtlicher Weile im Traume, dass er oft mit Schaudern und Entsetzen erwachte. Und weil er dann wachend noch fortträumte, auch ihren Schatten in irgendeiner Ecke seiner Kammer noch zu sehen glaubte. Anton musste ihm von nun an zur Gesellschaft sein und in einem Bette neben ihm schlafen. Dadurch wurde er ihm gewissermaßen zum Bedürfnis. Und er wurde etwas gütiger gegen ihn gesinnt. Er ließ sich oft mit ihm in Unterredungen ein, fragte ihn, wie er in seinem Herzen mit Gott stehe, und lehrte ihn, dass er sich Gott nur ganz hingeben solle. Wenn er dann zu dem Glück der Kinder Gottes auserwählt wäre, so würde Gott selbst das Werk der Bekehrung in ihm anfangen und vollenden und so weiter. Des Abends musste Anton, ehe er zu Bette ging, für sich stehend leise beten, und das Gebet durfte auch nicht allzu kurz sein, sonst fragte Lobenstein wohl, ob er denn schon fertig sei und Gott nichts mehr zu sagen habe. Dies war für Anton eine neue Veranlassung zur Heuchelei und Verstellung, die sonst seiner Natur ganz entgegen war. Ob er gleich leise betete, so suchte er doch seine Worte so vernehmlich auszusprechen, dass er von Lobenstein recht gut verstanden werden konnte. Und nun herrschte durch sein ganzes Gebet nicht sowohl der Gedanke an Gott, als vielmehr, wie er sich durch irgendeinen Ausdruck von Reue, Zerknirschung, Sehnsucht nach Gott und dergleichen wohl am besten in die Gunst des Herrn Lobenstein einschmeicheln könnte. Das war der herrliche Nutzen, den dies erzwungene Gebet auf Antons Herz und Charakter hatte. Doch aber fand Anton auch zuweilen im einsamen Gebete noch eine Art von heimlichem Vergnügen, wenn er in irgendeinem Winkel der Werkstatt kniete und Gott bat, dass er doch eine einzige von den großen Veränderungen in seiner Seele hervorbringen möchte, wovon er seit seiner Kindheit schon so viel gelesen und gehört hatte. Und so weit ging die Täuschung seiner Einbildungskraft, dass es ihm zuweilen wirklich war, als ginge etwas ganz Besonderes im Innersten seiner Seele vor. Und sogleich war auch der Gedanke da, wie er nun diesen seinen Seelenzustand etwa in einem Brief an seinen Vater oder den Herrn von Fleischbein einkleiden oder ihn Herrn Lobenstein erzählen wollte. Es waren also dergleichen eingebildete innere Gefühle immer eine süße Nahrung seiner Eitelkeit. Und das innige Vergnügen, was er darüber empfand, wurde vorzüglich durch den Gedanken erweckt, dass er doch nun sagen könnte, er habe ein solches göttliches, himmlisches Vergnügen in seiner Seele empfunden. Es schmeichelte ihm immer sehr, wenn erwachsene und bejahrte Leute seinen Seelenzustand für so wichtig hielten, dass sie sich darum bekümmerten. Das war der Grund, dass er sich so oft einen abwechselnden Seelenzustand zu haben einbildete, um dann etwa dem Herrn Lobenstein klagen zu können, dass er sich in einem Zustande der Leere, der Trockenheit befinde, dass er keine rechte Sehnsucht nach Gott bei sich verspüre und so weiter, und sich alsdann den Rat des Herrn Lobenstein über diesen seinen Seelenzustand ausbitten zu können, der ihm denn auch immer mit vieler für ihn schmeichelhaften Wichtigkeit erteilt ward. Ja, es kam gar einmal so weit, dass über seinen Seelenzustand mit dem Herrn von Fleischbein korrespondiert und ihm eine Stelle in dem Briefe des Herrn von Fleischbein, die sich auf ihn bezog, gezeigt wurde. Was Wunder, dass er auf die Weise veranlasst wurde, sich durch allerlei eingebildete Veränderungen seines Seelenzustandes in seinen eigenen Augen sowohl als in den Augen anderer bei dieser Wichtigkeit zu erhalten, da er als ein Wesen betrachtet wurde, bei dem sich eine ganz eigene, besondere Führung Gottes offenbarte. Er bekam nun auch eine schwarze Schürze wie der andere Lehrbursche. Und anstatt, dass ihn dieser Umstand hätte niederschlagen sollen, trug er vielmehr vieles zu seiner Zufriedenheit bei. Er betrachtete sich nun als einen Menschen, der schon anfing, einen gewissen Stand zu bekleiden. Die Schürze brachte ihn gleichsam in Reihe und Glied mit anderen seinesgleichen, da er vorher einzeln und verlassen dastand. Er vergaß über die Schürze eine Zeit lang seinen Hang zum Studieren und fing an, auch an den übrigen Handwerksgebräuchen eine Art von Gefallen zu finden, der ihn nichts eifriger wünschen ließ, als dieselben einmal mitmachen zu können. Er freute sich innerlich, so oft er den Gruß eines einwandernden Gesellen hörte, der das gewöhnliche Geschenk zu fordern kam. Und keine größere Glückseligkeit konnte er sich denken, als wenn er auch einmal als Geselle so einwandern und dann nach Handwerksgebrauch den Gruß mit den vorgeschriebenen Worten hersagen würde. So hängt das jugendliche Gemüt immer mehr an den Zeichen als an der Sache. Und es lässt sich von den frühen Äußerungen bei Kindern in Ansehung der Wahl ihres künftigen Berufes wenig oder gar nichts schließen. Sobald Anton lesen gelernt hatte, fand er ein unbeschreibliches Vergnügen darin, in die Kirche zu gehen. Seine Mutter und seine Base konnten sich nicht genug darüber freuen. Was ihn aber in die Kirche trieb, war der Triumph, den er allemal genoss, wenn er nach dem schwarzen Brette, wo die Nummern der Gesänge angeschrieben waren, hinsehen und etwa einem erwachsenen Menschen, der neben ihm stand, sagen konnte, was es für eine Nummer sei. Und wenn er denn ebenso und oft noch geschwinder als die erwachsenen Leute diese Nummer in seinem Gesangbuche aufschlagen und nun mitsingen konnte. Die Zuneigung des Herrn Lobenstein gegen Anton schien itzt immer größer zu werden, je mehr dieser nach seiner geistlichen Führung ein Verlangen bezeigte. Er ließ ihn oft bis um Mitternacht an den Gesprächen mit seinen vertrautesten Freunden teilnehmen, mit denen er sich gemeiniglich über seine und andere Erscheinungen zu unterhalten pflegte, welche zuweilen so schaudervoll waren, dass Anton mit berganstehendem Haare zuhorchte. Gemeiniglich wurde erst spät zu Bett gegangen. Und wenn der Abend mit solchen Gesprächen zugebracht war, so pflegte Lobenstein am folgenden Morgen beim Aufstehen wohl zu fragen, ob Anton die Nacht nichts vernommen, nichts in der Kammer gehen gehört habe. Manchmal unterhielt sich auch Lobenstein des Abends mit Anton allein. Und sie lasen dann zusammen etwa in den Schriften des Taulerus, Johannes vom Kreuz und ähnlichen Büchern. Es schien, als ob zwischen ihnen eine dauerhafte Freundschaft entstehen würde. Anton fasste auch wirklich eine Art von Liebe gegen Lobenstein. Aber diese Empfindung war immer mit etwas Herbem untermischt, mit einem gewissen Gefühl von Ertötung und Vernichtung, welches durch Lobensteins bittersüßes Lächeln erzeugt wurde. Indes blieb Anton jetzt von harten und niedrigen Arbeiten mehr wie sonst verschont. Lobenstein ging zuweilen mit ihm spazieren. Ja, er nahm ihm sogar einen Klaviermeister an. Anton war entzückt über seinen Zustand und schrieb einen Brief an seinen Vater, worin er demselben auf das Lebhafteste seine Zufriedenheit bezeigte. Nun hatte aber auch Antons Glück im Lobensteinschen Hause den höchsten Gipfel erreicht und sein Fall war nahe. Alles sah ihn mit neidischen Augen an, seitdem ihm der Klaviermeister gehalten wurde. Es wurden hier Kabalen wie an einem kleinen Hofe gespielt. Man verleumdete ihn. Man suchte ihn zu stürzen. Solange Lobenstein gegen Anton hart und unbillig verfahren war, genoss er des Mitleids und der Freundschaft aller übrigen Hausgenossen. Sobald es aber schien, als ob dieser ihm seine Freundschaft und Vertrauen zuwenden würde, nahm in eben dem Maße ihre Feindschaft und Misstrauen gegen ihn zu. Und sobald es ihnen nur gelungen war, ihn wieder zu sich herunterzubringen und man es so weit gebracht hatte, dass der Klaviermeister wieder abgedankt war, hatte man auch weiter nichts mehr gegen Anton. Man war sein Freund wie zuvor. Nun hielt es aber nicht schwer, ihn der Gewogenheit eines so argwöhnischen und misstrauischen Mannes wie Lobenstein war zu berauben. Man durfte nur einige lebhafte Äußerungen von ihm erzählen. Man durfte Herrn Lobenstein nur auf verschiedene wirkliche Fehler der Nachlässigkeit und Unordnung, die Anton an sich hatte, bei jeder Gelegenheit aufmerksam machen, um seinen Gesinnungen bald eine andere Richtung zu geben. Dies wurde denn von der Haushälterin und den übrigen Untergebenen sehr gewissenhaft getan. Indes dauerte es doch noch einige Monate, ehe man völlig seinen Zweck erreichte, während welcher Zeit Lobenstein sogar Antons Klaviermeister zu bekehren sich Mühe gab, welcher ein sehr rechtschaffener und frommer Mann war, aber Herrn Lobensteins Meinung nach sich Gott noch nicht ganz hingegeben hatte und sich nicht leidend genug gegen ihn verhielt. Dieser Mann musste denn auch oft bei Herrn Lobenstein speisen, verdarb es aber am Ende dadurch, dass er sich zu viel Butter auf das Brot schmierte. Auf diesen Umstand machte die Haushälterin Herrn Lobenstein aufmerksam, um dadurch ihren Zweck zu erreichen, dem Klavierspielen Antons ein Ende zu machen, damit er nicht mehr über die anderen Hausgenossen erhoben wäre. Anton hatte überdem nicht viel Genie zur Musik und lernte folglich nicht viel in seinen Stunden. Ein paar Arien und Choräle waren alles, was er mit vieler Mühe fassen konnte. Und die Klavierstunde war ihm immer eine sehr unangenehme Stunde. Auch wurde ihm die Applikatur sehr schwer und Lobenstein fand immer an der Figur seiner weit ausgespreiteten Finger etwas auszusetzen. Indes gelang es ihm doch einmal, wie dem David beim Saul, den bösen Geist des Herrn Lobenstein durch die Kraft der Musik zu vertreiben. Er hatte ein kleines Versehen begangen und weil die Neigung des Herrn Lobenstein gegen ihn schon anfing, sich in Hass zu verwandeln, so hatte dieser ihm des Abends vor dem Schlafengehen eine harte Züchtigung dafür zugedacht. Anton merkte dies an allem wohl. Und als die Stunde heranzunahen schien, fasste er den Mut, einen Choral, den ersten, den er gelernt hatte, auf dem Klavier zu spielen und dazu zu singen. Dies überraschte Herrn Lobenstein. Er gestand ihm, dass gerade diese Stunde zu einer nachdrücklichen Bestrafung bestimmt gewesen wäre, die er ihm nun schenkte. Anton erdreistete sich nun sogar, ihm einige Vorstellungen wegen der anscheinenden Abnahme seiner Freundschaft und Liebe gegen ihn zu tun, worauf Lobenstein ihm gestand, dass seine Zuneigung gegen ihn freilich so stark nicht mehr sei und dass dieses notwendig an Antons verschlimmertem Seelenzustande liegen müsse, wodurch gleichsam eine Scheidewand zwischen ihm und seiner ehemaligen Liebe gezogen wäre. Er habe die Sache Gott im Gebet vorgetragen und diesen Aufschluss darüber erhalten. Dies war nun sehr traurig für Anton. Und er fragte, wie er es denn anzufangen habe, um seinen verschlimmerten Seelenzustand wieder zu verbessern. Seinen Weg in Einfalt zu wandeln und sich ganz Gott zu überlassen, war die Antwort, sei das einzige Mittel, seine Seele zu retten. Weiter wurden keine näheren Anweisungen erteilt. Herr Lobenstein hielt es nicht für gut, Gott gleichsam vorzugreifen, der sich selber von Anton abgezogen zu haben schien. Die nachdrücklich ausgesprochenen Worte aber, seinen Weg in Einfalt zu wandeln, hatten darauf Bezug, dass ihm Anton seit einiger Zeit zu klug zu werden anfing, zu viel sprach und vernünftelte und überhaupt wegen der Zufriedenheit mit seinem Zustande zu lebhaft wurde. Diese Lebhaftigkeit war ihm der gerade Weg zu Antons Verderben, der nach dieser Heiterkeit in seinem Gesichte notwendig ein ruchloser, weltlich gesinnter Mensch werden musste, von dem nichts anders zu vermuten stand, als dass ihn Gott selbst in seinen Sünden dahingeben würde. Hätte Anton seinen Vorteil besser verstanden, so hätte er itzt durch ein niedergeschlagenes, misanthropisches Wesen, vorgegebene Beängstigungen und Beklemmungen seiner Seele, noch alles wieder gut machen können. Denn nun würde Lobenstein geglaubt haben, Gott sei im Begriff, die verirrte Seele wieder zu sich zu ziehen. Aber weil Lobenstein den Grundsatz hatte, dass derjenige, welchen Gott bekehren wolle, auch ohne sein Zutun bekehrt werde, und dass Gott erwählet, welchen er will, und verwirft und verstocket, welchen er will, um seine Herrlichkeit zu offenbaren, so schien es ihm gleichsam gefährlich, sich in die Sache Gottes zu mischen, wenn es etwa den Anschein hatte, als ob einer wirklich von Gott verworfen wäre. Mit Anton hatte es nun seinen lebhaften und weltlich gesinnten Mienen nach bei dem Herrn Lobenstein wirklich beinahe diesen Anschein. Die Sache war ihm so wichtig gewesen, dass er darüber mit dem Herrn von Fleischbein korrespondiert hatte. Und nun zeigte er Anton wiederum in dem Briefe des Herrn von Fleischbein eine Stelle, die ihn betraf, und worin der Herr von Fleischbein versicherte, allen Kennzeichen nach habe der Satan seinen Tempel in Antons Herzen schon so weit aufgebaut, dass er schwerlich wieder zerstört werden könne. Das war wirklich ein Donnerschlag für Anton. Aber er prüfte sich und verglich seinen jetzigen Zustand mit dem vorhergehenden. Und es war ihm unmöglich, irgendeinen Unterschied dazwischen zu entdecken. Er hatte noch ebenso oft eingebildete göttliche Rührungen und Empfindungen wie sonst. Er konnte sich nicht überzeugen, dass er ganz aus der Gnade gefallen und von Gott verworfen sein sollte. Er fing an der Wahrheit des Orakelspruchs von dem Herrn von Fleischbein an zu zweifeln. Dadurch verlor sich seine Niedergeschlagenheit wieder, die ihm sonst vielleicht aufs Neue den Weg zu der Gunst des Herrn Lobenstein würde gebahnt haben, dessen Freundschaft er nun durch seine fortgesetzten vergnügten Mienen vollends verscherzte. Die erste Folge davon war, dass ihn Lobenstein aus seiner Kammer entfernte und er wieder bei dem anderen Lehrburschen schlafen musste, der nun anfing, wieder sein Freund zu werden, weil er ihn nicht mehr beneidete. Die andere, dass er wieder anfangen musste, mehr wie jemals die schwersten und niedrigsten Arbeiten zu verrichten, wobei er immer in der Werkstatt bleiben musste und nur selten zu Herrn Lobenstein in die Stube kommen durfte. Der Klaviermeister wurde nur noch deswegen beibehalten, weil Lobenstein das angefangene Werk der Bekehrung in ihm vollenden und also statt einer verlorenen Seele Gott wieder eine andere zuführen wollte. Der Winter kam heran und jetzt fing Antons Zustand wirklich an, hart zu werden. Er musste Arbeiten verrichten, die seine Jahre und Kräfte weit überstiegen. Lobenstein schien zu glauben, da nun mit Antons Seele doch weiter nichts anzufangen sei, so müsse man wenigstens von seinem Körper allen möglichen Gebrauch machen. Er schien ihn jetzt wie ein Werkzeug zu betrachten, das man wegwirft, wenn man es gebraucht hat. Bald wurden Antons Hände durch den Frost und die Arbeit zum Klavierspielen gänzlich untauglich gemacht. Er musste fast alle Woche ein paar Mal des Nachts mit dem anderen Lehrburschen aufbleiben, um die geschwärzten Hüte aus dem siedenden Färbekessel herauszuholen und sie dann unmittelbar darauf in der vorbeifließenden Oker zu waschen, wo zu dem Ende erst eine Öffnung in das Eis musste gehauen werden. Dieser oft wiederholte Übergang von der Hitze zum Frost machte, dass Anton beide Hände aufsprangen und das Blut ihm herausspritzte. Allein statt dass dieses ihn hätte niederschlagen sollen, erhob es vielmehr seinen Mut. Er blickte mit einer Art von Stolz auf seine Hände und betrachtete die blutigen Merkmale daran als so viel Ehrenzeichen von seiner Arbeit. Und solange diese harten Arbeiten noch für ihn den Reiz der Neuheit hatten, machten sie ihm ein gewisses Vergnügen, das vorzüglich im Gefühl seiner körperlichen Kräfte bestand. Zugleich gewährten sie ihm eine Art von süßem Freiheitsgefühl, das er bisher noch nicht gekannt hatte. Es war ihm, als wenn er nun auch sich selbst etwas mehr nachsehen könne, nachdem er ebenso wie die anderen gearbeitet und des Tages Last und Hitze wie sie getragen hatte. Unter den beschwerlichsten Arbeiten empfand er eine Art von innerer Wertschätzung, die ihm die Anstrengung seiner Kräfte verschaffte. Und oft würde er diesen Zustand kaum gegen die peinliche Lage wieder vertauscht haben, worin er sich beim Genuss der strengen und alle Freiheit vernichtenden Freundschaft Lobensteins befand. Dieser aber fing jetzt an, ihn immer härter zu drücken. Oft musste er in der bittersten Kälte den ganzen Tag über in einer ungeheizten Stube Wolle kratzen. Dies war ein klüglich ausgesonnenes Mittel des Herrn Lobenstein, um Antons Arbeitsamkeit zu vermehren. Denn wenn er nicht vor Kälte umkommen wollte, so musste er sich rühren, so viel nur in seinen Kräften stand, dass ihm abends oft beide Arme wie gelähmt und doch Hände und Füße erfroren waren. Diese Arbeit machte ihm wegen ihrer ewigen Einförmigkeit sein Los am bittersten. Besonders wenn manchmal seine Fantasie dabei nicht in Gang kommen wollte. War diese hingegen durch den schnelleren Umlauf des Bluts einmal in Bewegung geraten, so flossen ihm oft die Stunden des Tages unvermerkt vorüber. Er verlor sich oft in entzückenden Aussichten. Zuweilen sang er seine Empfindungen in Rezitativen von seiner eigenen Melodie. Und wenn er sich besonders von der Arbeit ermüdet, seine Kräfte erschöpft und von seiner Lage gedrückt fühlte, mochte er sich am liebsten in religiösen Schwärmereien von Aufopferung, gänzlicher Hingebung und so weiter verlieren. Und der Ausdruck Opfersaltar war ihm vorzüglich rührend, so dass er diesen in alle die kleinen Lieder und Rezitative von seiner Erfindung mit einwebte. Die Unterhaltungen mit seinem Mitlehrburschen, dieser hieß August, fingen nun wieder an, einen neuen Reiz für ihn zu bekommen. Und ihre Gespräche wurden vertraulich, da sie nun einander wieder gleich waren. Die Nächte, welche sie oft zusammen durchwachen mussten, machten ihre Freundschaft noch inniger. Am allervertraulichsten wurden sie aber, wenn sie zusammen in der sogenannten Trockenstube saßen. Dieses war ein in die Erde gemauertes, oben mit Backsteinen zugewölbtes Loch, worin gerade ein Mensch aufrecht stehen und ungefähr zwei Menschen sitzen konnten. In dieses Loch wurde ein großes Kohlenbecken gesetzt und an den Wänden umher die mit Scheidewasser bestrichenen Hasenfelle aufgehangen, deren Haar hier weich gebeizt wurde, um nachher zu den feineren Hüten als Zutat gebraucht zu werden. Vor diesem Kohlenbecken und in diesem Dunstkreise saßen Anton und August in dem halb unterirdischen Loche, in welches man mehr hineinkriechen als hineingehen musste, und fühlten sich durch die Enge des Orts, der nur durch die Glut der Kohlen schwach erleuchtet wurde, und durch das abgesonderte, stille und schauerliche dieses dunklen Gewölbes so fest zusammengeschlossen, dass ihre Herzen oft in wechselseitigen Ergießungen der Freundschaft überströmten. Hier entdeckten sie sich die innersten Gedanken ihrer Seele. Hier brachten sie die seligsten Stunden zu. Lobenstein war, wie der Herr von Fleischbein und alle seine Anhänger, ein Separatist, der sich nicht zu Kirche und Abendmahl hielt. Solange also die Freundschaft zwischen ihm und Anton gedauert hatte, war dieser fast gar in keine Kirche in Braunschweig gekommen. Jetzt nahm ihn August des Sonntags mit in die Kirche. Und sie gingen immer in andere, weil Anton ein Vergnügen daran fand, die verschiedenen Prediger nacheinander zu hören. Nun saßen Anton und August einmal um Mitternacht zusammen in der Trockenstube und sprachen über verschiedene Prediger, die sie gehört hatten, als der Letztere dem Anton versprach, ihn künftigen Sonntag mit in die Brüdernkirche zu nehmen, wo er einen Prediger hören würde, der alles überträfe, was er sich denken und vorstellen könnte. Dieser Prediger hieß Paulmann. Und August konnte nicht aufhören zu erzählen, wie er oft durch die Predigten dieses Mannes erschüttert und bewegt sei. Nichts war für Anton reizender, als der Anblick eines öffentlichen Redners, der das Herz von Tausenden in seiner Hand hat. Er hörte aufmerksam auf das, was August ihm erzählte. Er sah schon im Geist den Pastor Paulmann auf der Kanzel, er hörte ihn schon predigen. Sein einziger Wunsch war, dass es nur erst möchte Sonntag sein. Der Sonntag kam heran. Anton stand früher wie gewöhnlich auf, verrichtete seine Geschäfte und kleidete sich an. Als geläutet wurde, hatte er schon eine Art von angenehmem Vorgefühl dessen, was er nun bald hören werde. Man ging zur Kirche. Die Straßen, welche nach der Brüdernkirche führten, waren voller Menschen, die stromweise hinzueilten. Der Pastor Paulmann war eine Zeit lang krank gewesen und predigte nun zum ersten Male wieder. Das war auch die Ursache, warum August nicht gleich zuerst mit Anton in diese Kirche gegangen war. Als sie hereinkamen, konnten sie kaum noch ein Plätzchen der Kanzel gegenüberfinden. Alle Bänke, die Gänge und Chöre waren voller Menschen, welche alle einer über den anderen wegzusehen strebten. Die Kirche war ein altes gotisches Gebäude mit dicken Pfeilern, die das hohe Gewölbe unterstützten, und ungeheuren, langen, bogichten Fenstern, deren Scheiben so bemalt waren, dass sie nur ein schwaches Licht durchschimmern ließen. So war die Kirche schon von Menschen erfüllt, ehe der Gottesdienst noch begann. Es herrschte eine feierliche Stille. Auf einmal ertönte die vollstimmige Orgel und der ausbrechende Lobgesang einer solchen Menge von Menschen schien das Gewölbe zu erschüttern. Als der letzte Gesang zu Ende ging, waren aller Augen auf die Kanzel geheftet und man bezeigte nicht minder Begierde, diesen fast angebeteten Prediger zu sehen als zu hören. Endlich trat er hervor und kniete auf den untersten Stufen der Kanzel, ehe er hinaufstieg. Dann erhob er sich wieder, und nun stand er da vor dem versammelten Volke. Ein Mann noch in der vollen Kraft seiner Jahre. Sein Antlitz war bleich, sein Mund schien sich in ein sanftes Lächeln zu verziehen, seine Augen glänzten himmlischer Andacht. Er predigte schon, wie er da stand, mit seinen Mienen, mit seinen stillgefalteten Händen. Und nun, als er anhub, welche Stimme, welch ein Ausdruck. Erst langsam und feierlich und dann immer schneller und fortströmender. So wie er inniger in seine Materie eindrang, so fing das Feuer der Beredsamkeit in seinen Augen an zu blitzen, aus seiner Brust an zu atmen und bis in seine äußersten Fingerspitzen Funken zu sprühen. Alles war an ihm Bewegung. Sein Ausdruck durch Mienen, Stellung und Gebärden überschritt alle Regeln der Kunst und war doch natürlich, schön und unwiderstehlich mit sich fortreißend. Da war kein Aufenthalt in dem mächtigen Erguss seiner Empfindungen und Gedanken. Das künftige Wort war immer schon im Begriff hervorzubrechen, ehe das Vorhergehende noch völlig ausgesprochen war. Wie eine Welle die andere in der strömenden Flut verschlingt, so verlor sich jede neue Empfindung sogleich in der folgenden. Und doch war diese immer nur eine lebhaftere Vergegenwärtigung der vorhergegangenen. Seine Stimme war ein heller Tenor, der bei seiner Höhe eine ungewöhnliche Fülle hatte. Es war der Klang eines reinen Metalls, welcher durch alle Nerven vibriert. Er sprach nach Anleitung des Evangeliums gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung, gegen Üppigkeit und Verschwendung. Und im höchsten Feuer der Begeisterung redete er zuletzt die üppige und schwelgerische Stadt, deren Einwohner größtenteils in dieser Kirche versammelt waren, mit Namen an, deckte ihre Sünden und Verbrechen auf, erinnerte sie an die Zeiten des Krieges, an die Belagerung der Stadt, an die allgemeine Gefahr zurück, wo die Not alle gleich machte und brüderliche Eintracht herrschte, wo den üppigen Einwohnern statt ihrer jetzo unter der Last der Schüsseln seufzenden Tische Hunger und Teuerung, statt ihrer Armbänder und Geschmeide Fesseln drohten. Anton glaubte, einen der Propheten zu hören, der im heiligen Eifer das Volk Israel strafte und die Stadt Jerusalem wegen ihrer Verbrechen schalt. Anton ging aus der Kirche nach Hause und sagte zu August kein Wort. Aber er dachte von nun an, wo er ging und stund, nichts als den Pastor Paulmann. Von diesem träumete er des Nachts und sprach von ihm bei Tage. Sein Bild, seine Miene und jede seiner Bewegungen hatten sich tief in Antons Seele eingeprägt. Beim Wollekratzen in der Werkstatt und beim Hütewaschen beschäftigte er sich die ganze Woche über mit den entzückenden Gedanken an die Predigt des Pastor Paulmann und wiederholte sich jeden Ausdruck, der ihn erschüttert oder zu Tränen gerührt hatte, zu unzähligen Malen. Seine Einbildungskraft schuf sich dann die alte majestätische Kirche und die lauschende Menge und die Stimme des Predigers hinzu, welche itzt in seiner Fantasie noch weit himmlischer klang. Er zählte Stunden und Minuten bis zum nächsten Sonntage. Dieser kam. Und ist je ein unauslöschlicher Eindruck auf Antons Seele gemacht worden, so war es die Predigt, die er an dem Tage hörte. Die Anzahl von Menschen war womöglich noch größer als am vorigen Sonntage. Vor der Predigt wurde ein kurzes Lied gesungen, worin die Worte des Psalms vorkommen: Herr, wer wird wohnen in deiner Hütte? Wer wird bleiben auf deinem heiligen Berge? Wer ohne Wandel einhergeht und Recht tut und redet die Wahrheit von Herzen? Wer mit seiner Zunge nicht verleumdet und seinem Nächsten kein Arges tut und seinen Nächsten nicht schmähet? Wer die Gottlosen nichts achtet und ehret die Gottesfürchtigen? Wer seinem Nächsten schwöret und hält's? Wer sein Geld nicht auf Wucher gibt und nimmt nicht Geschenk über den Unschuldigen? Wer das tut, der wird wohl bleiben. Durch dies kurze und erschütternde Lied wurde man gleichsam voll Erwartung dessen, was da kommen sollte. Das Herz war zu großen und erhabenen Eindrücken vorbereitet, als der Pastor Paulmann mit feierlichem Ernst in seiner Miene, wie ganz in sich versenkt, auftrat und ohne Gebet und Eingang mit ausgestrecktem Arm zu reden anhub und sprach: Wer nicht Witwen und Waisen drückt, wer nicht heimlicher Verbrechen sich bewusst ist, wer seinen Nächsten nicht mit Wucher übervorteilet, wem kein Meineid die Seele belastet, der hebe voll Zutrauen seine Hände mit mir zu Gott empor und bete Vater unser und so weiter. Und nun las er das Sonntagsevangelium von Johannes dem Täufer, wo dieser gefragt wird, ob er Christus sei. Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht Christus. Von diesen Worten nahm er Gelegenheit, vom Meineide zu predigen. Und nachdem er die Worte des Evangeliums mit einer etwas gedämpften, feierlichen Stimme gelesen hatte, hub er nach einer Pause an: Weh dir, der du gewissenlos Gott, deinen Herrn, verleugnet. Was trägst du deine Stirne bloß, die schwarzer Meineid zeichnet? Mit dieser Stirne logst du Gott, sein heiliger Name war dir Spott, wie tief bist du gefallen. Weh dir, vor Gottes Angesicht trittst du, er kennet deiner nicht. Unglücklichster von allen, die einer Mutter Brust gesäugt, verzweifle nicht. Vielleicht, vielleicht, dass einst nach deiner Tränenmenge die Flamme in deinem Busen löscht und Reue mit der Jahrelänge die Schuld von deiner Seele wäscht. Der du die Freveltat begannst, o gib, wenn du noch weinen kannst, die Hoffnung nicht verloren. Gott wendet noch sein Angesicht. Er will den Tod des Sünders nicht. Sein Mund hat es geschworen. Diese Worte, mit öfteren Pausen und dem erhabensten Pathos gesprochen, taten eine unglaubliche Wirkung. Man atmete, da sie geendigt waren, tiefer herauf. Man wischte sich den Schweiß von der Stirn. Und nun wurde die Natur des Meineides untersucht, seine Folgen in ein schreckliches und immer schrecklicher Licht gestellt. Der Donner rollte auf das Haupt des Meineidigen herab. Das Verderben nahte sich ihm wie ein gewappneter Mann. Der Sünder erbebte in den innersten Tiefen seiner Seele. Er rief: Ihr Berge fallet über mich und ihr Hügel bedecket mich. Der Meineidige erhielt keine Gnade. Er wurde vor dem Zorn des Ewigen vernichtet. Hier schwieg er wie erschöpft. Ein panischer Schrecken bemächtigte sich aller Zuhörer. Anton rechnete in der Eile der Jahre seines Lebens hindurch, ob er sich nicht etwa eines Meineids schuldig gemacht habe. Aber nun begann der Zuspruch. Dem Verzweifelnden wurde Gnade und Verzeihung angekündigt, wenn er zehnfach büßte, was er Witwen und Waisen entrissen, wenn er sein ganzes Leben hindurch seine Schuld mit Tränen der Reue und guten Werken wieder abzuwaschen suchte. Die Gnade wurde dem Verbrecher nicht so leicht gemacht. Sie musste durch Gebet und Tränen errungen werden. Und jetzt war es, als wolle er sie durch sein eigenes Gebet und Tränen vor allem Volke, vor Gott erringen, indem er sich selbst an die Stelle des seelenzerknirschten Sünders setzte. Dem Verzweifelnden wurde zugerufen: Knie nieder in Staub und Asche, bis deine Knie wund sind, und sprich: Ich habe gesündiget im Himmel und vor dir. Und so fing sich ein jeder Periode an mit: Ich habe gesündigt im Himmel und vor dir. Und dann folgte nach der Reihe das Bekenntnis: Witwen und Waisen habe ich unterdrückt, dem Schwachen habe ich seine einzige Stütze, dem Hungrigen sein Brot genommen. So ging es durch das ganze Register der Freveltaten. Und jeder Periode schloss sich dann: Herr, ist es möglich, dass ich noch Gnade finde? Alles zerschmolz nun in Wehmut und Tränen. Der Refrain bei jedem Perioden tat eine unglaubliche Wirkung. Es war, als wenn jedes Mal die Empfindung einen neuen elektrischen Schlag erhielt, wodurch sie bis zum höchsten Grade verstärkt wurde. Selbst die zuletzt erfolgende Erschöpfung, die Heiserkeit des Redners, es war, als schrie er zu Gott für die Sünden des Volks. trug zu der allgemeinen um sich greifenden Rührung bei, die diese Predigt verursachte. Da war kein Kind, das nicht sympathetisch mitgeseufzt und mitgeweint hätte. Dreieinhalb Stunden waren schon wie Minuten verflossen. Plötzlich hielt er inne und schloss nach einer Pause mit denselben Versen, womit er begann. Mit erschöpfter, gedämpfter Stimme las er nun die öffentliche Beichte, das Sündenbekenntnis und die darauf erfolgende angekündigte Vergebung ab. Darauf betete er für diejenigen, welche zum Abendmahl gehen wollten, worin er sich mit einschloss, und dann sprach er mit aufgehobenen Händen den Segen. Der Abfall der Stimme bei diesem allen gegen den Ton, welcher in der Predigt herrschte, hatte viel Feierliches und Rührendes. Anton ging nun nicht aus der Kirche, er musste erst den Pastor Paulmann zum Abendmahl gehen sehen. Alle Schritte desselben waren ihm nun heilig. Mit einer Art von Ehrfurcht trat er auf den Fleck, wo er wusste, dass der Pastor Paulmann gegangen war. Was hätte er itzt darum gegeben, dass er schon zum Abendmahl hätte mitgehen dürfen? Er sah nun den Pastor Paulmann zu Hause gehen, dessen Sohn, ein Knabe von 9 Jahren, nebenher ging. Seine ganze Existenz hätte Anton darum gegeben, um dieser glückliche Sohn zu sein. Wenn er nun den Pastor Paulmann sah, wie er mit der Gemeine, die ihn von allen Seiten umwallte, über die Straße ging und immer von beiden Seiten denen, die ihn grüßten, freundlich dankte, so war es, als ob er um sein Haupt einen gewissen Schimmer erblickte und unter den übrigen Sterblichen ein übermenschliches Wesen dahinwandeln sah. Sein höchster Wunsch war, durch sein Hut abnehmen, nur einen seiner Blicke auf sich zu ziehen. Und als ihm das gelungen war, eilte er schnell nach Hause, um diesen Blick gleichsam in seinem Herzen zu bewahren. Den folgenden Sonntag predigte der Pastor Paulmann des Mittags von der Liebe gegen die Brüder. Und so seelenerschütternd seine Predigt wieder den Meinheit gewesen war, so sanft rührend war diese. Die Worte flossen nun wie Honig von seinen Lippen. Jede seiner Bewegungen war anders, sein ganzes Wesen schien sich nach dem Stoffe von der Predigte verändert zu haben. Und doch war hierbei nicht die mindeste Affektation. Es war ihm natürlich, sich mit allen seinen Gedanken und Empfindungen, die der Stoff seiner Rede veranlasste, zu verweben. Diesen Vormittag hatte Anton mit erstaunlich langer Weile dem anderen Prediger dieser Kirche zugehört. Er geriet ein paar Mal in eine Art von Wut gegen ihn, da sich alles anließ, als ob er jetzt Amen sagen würde und er dann von Neuem in dem alten Tone wieder anfing. Jetzt war es mehr wie jemals Antons größte Qual, einer solchen langweiligen Predigt zuzuhören, da er sich nicht enthalten konnte, beständig Vergleichungen anzustellen, nachdem er sich einmal die Predigt des Pastor Paulmann als das höchste Ideal gedacht hatte, welches ihm von jedem anderen unerreichbar schien. Als die Vormittagspredigt vorbei war, so war die Reihe an dem Pastor Paulmann, die Einsegnung beim Abendmahl zu verrichten, welche Anton nun zum ersten Mal von ihm hörte. Und nun, in welcher ehrwürdigen Gestalt erschien er ihm itzt? Er stand im Hintergrunde der Kirche vor dem hohen Altare und sang die Worte: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich, mit einer so himmelerhebenden Stimme und einem so mächtigen Ausdruck, dass Anton sich in dem Augenblick in höhere Regionen verzückt glaubte. Auch war ihm dies alles wie etwas, das hinter einem Vorhange im Allerheiligsten geschahe, wozu sich sein Fuß nicht nahen durfte. Wie beneidete er einen jeden, der zum Altar hinzutreten und aus den Händen des Pastor Paulmann das Abendmahl empfangen durfte. Ein sehr junges Frauenzimmer, die schwarz gekleidet mit blassen Wangen und einer Miene voll himmlischer Andacht zum Altar hinzutrat, machte zuerst auf Antons Herz einen Eindruck, den er bisher noch nicht gekannt hatte. Er hat dies junge Frauenzimmer nie wieder gesehen, aber ihr Bild ist nie in seiner Seele verloschen. Nun hatte seine Fantasie ein neues Spiel. Die Idee vom Abendmahl war jetzt diejenige, womit er zu Bette ging und aufstund und womit er sich den ganzen Tag über, wenn er bei seiner Arbeit allein war, beschäftigte. Dabei schwebte ihm immer der Pastor Paulmann im Sinne, mit seiner sanften, schwellenden Stimme und seinem gen Himmel gehobenen Auge, das von mehr als irdischer Andacht erleuchtet schien. Zuweilen drängte sich denn auch in seiner Fantasie das Bild des schwarz gekleideten jungen Frauenzimmers mit der blassen Farbe und andachtsvollen Miene wieder vor. Durch dies alles wurde seine Einbildungskraft so begeistert, dass er sich itzt für den glücklichsten Menschen unter der Sonne würde gehalten haben, wenn er den künftigen Sonntag hätte zum Abendmahl gehen dürfen. Er versprach sich eine so überirdische, himmlische Tröstung beim Genuss des Abendmahls, dass er schon im Voraus Freudentränen darüber vergoss. Wobei er zugleich ein gewisses sanftes, beruhigendes Mitleid mit sich selber empfand, das ihm nun alles Bittere und Unangenehme seiner Lage versüßte, wenn er bedachte, dass ihn doch als Hutmacherbursche einmal niemand dieses Trostes würde berauben können. Alle 14 Tage wenigstens nahm er sich dann vor, zum Abendmahl zu gehen, wenn er erst so weit wäre. Und dann schlich sich ganz geheim in diesen Wunsch die Hoffnung mit ein, dass durch dies öftere zum Abendmahl gehen der Pastor Paulmann ihn vielleicht am Ende bemerken würde. Und dieser Gedanke war es wohl vorzüglich, welcher bei ihm die unaussprechliche Süßigkeit in diese Vorstellungen brachte. So lag auch hier die Eitelkeit im Hinterhalt verborgen, wo sie mancher vielleicht am wenigsten vermutet hätte. Es war ihm unmöglich zu glauben, dass er immer so wie jetzt würde verkannt und vernachlässiget werden. Gewissen romanhaften Ideen nach, die er sich in den Kopf gesetzt hatte, musste es sich etwa einmal fügen, dass ein edler Mann, der auf der Straße ihm begegnete, etwas Auffallendes an ihm bemerkte und sich dann seiner annehme. Eine gewisse schwermütige, melancholische Miene, die er zu dem Ende annahm, glaubte er, würde am ersten die Aufmerksamkeit erregen. Darum affektierte er sie nun oft noch in höherem Grade, als sie ihm natürlich war. Ja, oft war er schon beinahe im Begriff, wenn ihm die Physiognomie irgendeines vornehmen Mannes Zutrauen einflößte, ihn geradezu anzureden und ihm seine Umstände zu entdecken. Der Gedanke schreckte ihn aber immer wieder zurück, dass ihn dieser vornehme Mann vielleicht für närrisch halten möchte. Zuweilen sang er auch, wenn er auf der Straße ging, mit einer gewissen klagenden Stimme einige von den Liedern der Madame Guillon, die er auswendig gelernt hatte, und worin er Anspielungen auf sein Schicksal zu finden glaubte. Und dann dachte er, weil zuweilen in den Romanen durch ein solches klagendes Lied, das einer singt, Wunderdinge gewirkt werden, würde es auch ihm vielleicht gelingen, dadurch, dass er die Aufmerksamkeit irgendeines Menschenfreundes auf sich zöge, seinem Schicksal eine andere Wendung zu geben. Für den Pastor Paulmann ging seine Ehrfurcht viel zu weit, als dass er es je hätte wagen sollen, ihn anzureden. Wenn er nahe bei ihm stand, so überfiel ihn ein Schauder, als ob er sich in der Nähe eines Engels befände. Er konnte es sich entweder gar nicht denken oder suchte den Gedanken mit Fleiß zu vermeiden, dass dieser Pastor Paulmann wie andere Menschen aufstände und zu Bette ginge und alle natürliche Handlungen wie sie verrichtete. Sich ihn im Schlafrock und der Nachtmütze vorzustellen, war ihm ganz unmöglich. Oder er flohe vielmehr vor diesem Gedanken, als wenn dadurch eine Lücke in seiner Seele wäre hervorgebracht worden. Besonders war ihm das Bild von der Nachtmütze ganz etwas Unausstehliches, so oft es ihm bei dem Pastor Paulmann einfiel. Es war, als ob dadurch eine Disharmonie in alle seine übrigen Vorstellungen käme. Nun fügte es sich aber einmal, dass Anton gerade in der Kirchtüre stand, als der Pastor Paulmann hereintrat und in plattdeutscher Sprache zu dem Küster sagte, dass sie nachher noch ein Kind zu taufen hätten. Wirkte je ein Kontrast lebhaft auf Antons Seele, so war es dieser. Den Mann, welchen er sich nie anders als mit jenem feierlichen, herzerschütternden Tone zu dem versammelten Volke redend gedacht hatte, zuerst plattdeutsch, wie der simpelste Handwerksmann mit dem Küster, über eine so feierliche Sache als die Taufe war, sprechen zu hören. Und das in einem Tone, der nichts weniger als feierlich war und womit man einem sagen würde, er solle ja nicht vergessen, das Waschbecken zu bringen. Durch diesen einzigen Vorfall wurde Antons Abgötterei gegen den Pastor Paulmann einigermaßen herabgestimmt. Er betete ihn etwas weniger an und liebte ihn desto mehr. Indes hatte er sich sein Ideal von Glückseligkeit völlig von dem Pastor Paulmann abstrahiert. Er konnte sich nichts Erhabeneres und Reizenderes denken, als wie der Pastor Paulmann öffentlich vor dem Volke reden zu dürfen. Und als dann, so wie er, manchmal gar die Stadt mit Namen anzureden. Dies Letzte hatte insbesondere für ihn etwas Großes und Pathetisches, so dass er sich oft ganze Tage über in seinen Gedanken beständig mit dieser Anrede beschäftigte. Und sogar, wann er etwa um Bier zu holen über die Straßen ging und ein paar Jungen sich balgen sah, nicht unterlassen konnte, im Geiste die Worte des Pastor Paulmann zu wiederholen und die ruchlose Stadt vor ihrem Verderben zu warnen, wobei er zugleich den Arm drohend in die Höhe hob. Wo er ging und stand, harangierte er in Gedanken für sich selber. Und wenn er dann in recht heftigen Affekt geriet, so hielt er die Predigt gegen den Meineid. So schwebte er eine Zeit lang in diesen angenehmen Fantasien hin, die ihn das Wollekratzen in der kalten Stube, das Hütewaschen im Eise und den Mangel des Schlafs, wenn er oft mehrere Nächte hindurch wachen musste, fast ganz vergessen ließen. Die Stunden entflohen ihm zuweilen während der Arbeit wie Minuten, wenn es ihm gelang, sich in den Charakter eines öffentlichen Redners hineinzufantasieren. Allein sei es nun, dass diese unnatürliche Überspannung seiner Seelenkräfte oder die für seine Jahre zu große Anstrengung seines Körpers zur Arbeit ihn zuletzt niederwerfen musste. Er ward gefährlich krank. Seine Pflege war nicht die beste. Er fantasierte im Fieber und lag oft ganze Tage allein, ohne dass sich jemand um ihn bekümmerte. Endlich arbeitete doch seine gute Natur sich durch. Er ward wiederhergestellt. Eine gewisse Trägheit und Niedergeschlagenheit blieb aber demungeachtet von dieser Krankheit zurück. Und der menschenfreundliche Herr Lobenstein hätte ihm beinahe durch eine seiner sanften Ermahnungen ein tödliches Rezidiv verursacht. Es war eines Abends in der Dämmerung, da Lobenstein in einem dunklen, abgelegenen Gemache sich eines warmen Kräuterbades bediente, wobei ihm Anton zur Hand sein musste. Da er nun in diesem Bade schwitzte und großer Angst ausstund, so sagte er zu Anton mit einer Stimme, die ihm durch Mark und Beine drang: »Anton, Anton, hüte dich vor der Hölle!« Und dabei sah er starr in eine Ecke hin. Anton zitterte bei diesen Worten. Ein plötzlicher Schauder lief ihm durch den ganzen Körper. Alle Schrecken des Todes überfielen ihn, denn er zweifelte nicht im Geringsten, dass Lobenstein in diesem Augenblick eine Erscheinung gehabt habe, wodurch ihm Antons Tod angedeutet sei. Und das habe ihn zu dem fürchterlichen Ausruf »Hüte, ach, hüte dich vor der Hölle« bewogen. Lobenstein stieg nach diesem Ausruf plötzlich aus dem Bade und Anton musste ihm zu seiner Kammer leuchten. Mit bebenden Knien ging er vor ihm her. Und Lobenstein schien ihm blasser als der Tod auszusehen, da er von ihm wegging. Ist nun je mit wahrer Andacht und Heftigkeit zu Gott gebetet worden, so geschah es itzt von Anton, sobald er allein war. Er warf sich in einem Verschlag bei der Werkstätte nicht auf die Knie, sondern aufs Angesicht nieder und flehte zu Gott und bat ihn wie ein Missetäter, über den schon der Stab gebrochen ist, um sein Leben. Nur um eine Frist zur Bekehrung, wenn er ja sterben solle. Denn ihm fiel ein, dass er mehr als 20-mal auf der Straße gelaufen, gesprungen und mutwillig gelacht hatte. Und nun lagen alle die Qualen der Hölle auf ihm, welche er dafür ewig würde erdulden müssen. Hüte, ach, hüte dich vor der Hölle, gellte noch immer in seinen Ohren, als ob ein Geist aus dem Grabe ihm diese Worte zugerufen hätte. Und er fuhr fort, eine volle Stunde nacheinander zu beten und würde die ganze Nacht nicht aufgehört haben, wenn er keine Linderung seiner Angst verspürt hätte. Aber so wie seine Brust einen ängstlichen Seufzer nach dem anderen ausstieß und endlich seine Tränen flossen, schien es ihm, als sei ihm von Gott Erhörung seiner Bitte gewährt, der nun lieber, wie dort bei den Niniviten, einen Propheten wolle zuschanden werden lassen, als dass er eine Seele verderben ließe. Anton hatte sein Fieber weggebetet, worin er wahrscheinlich wieder zurückgefallen sein würde, wenn seine empörten Geister nicht diesen Ausweg gefunden hätten. So heilt oft eine Schwärmerei, eine Tollheit die andere. Die Teufel werden ausgetrieben durch Beelzebub. Anton wurde nach dieser Ermattung durch einen ruhigen Schlaf erquickt und stand am anderen Morgen wieder gesund auf. Aber der Gedanke an den Tod erwachte wieder mit ihm. Höchstens glaubte er, sei ihm eine kleine Frist zur Bekehrung gegeben und nun müsse er sehr eilen, wenn er noch seine Seele retten wolle. Das tat er denn auch, so sehr er konnte. Er betete des Tages unzählige Mal in einem Winkel auf seinen Knien und erträumete sich zuletzt dadurch eine feste Überzeugung von der göttlichen Gnade und eine solche Heiterkeit der Seele, dass er sich oft schon im Himmel glaubte und sich nun manchmal den Tod wünschte, ehe er wieder von diesem guten Wege abkommen möchte. Aber es konnte nicht fehlen, dass bei allen diesen Ausschweifungen seiner Fantasie die Natur ihren Zeitpunkt wahrnahm, wo sie wieder zurückkehrte. Und dann die natürliche Liebe zum Leben, um des Lebens willen, in Antons Seele wieder erwachte. Dann war ihm freilich der Gedanke an seinen bevorstehenden Tod sehr etwas Trauriges und Unangenehmes. Und er betrachtete diese Augenblicke als solche, wo er wieder aus der göttlichen Gnade gefallen sei, und geriet darüber in neue Angst, weil es ihm nicht möglich war, die Stimme der Natur in sich zu unterdrücken. Jetzt empfand er doppelt alle die traurigen Folgen des Aberglaubens. der ihm von seiner frühesten Kindheit an eingeflößet war. Seine Leiden konnte man im eigentlichen Verstande die Leiden der Einbildungskraft nennen. Sie waren für ihn doch wirkliche Leiden. Sie raubten ihm die Freuden seiner Jugend. Von seiner Mutter wusste er, es sei ein sicheres Zeichen des nahen Todes, wenn einem beim Waschen die Hände nicht mehr rauchen. Nun sah er sich sterben, so oft er sich die Hände wusch. Er hatte gehört, wenn ein Hund im Hause mit der Schnauze zur Erde gekehrt heule, so wittere er den Tod eines Menschen. Nun prophezeite ihm jedes Hundegeheul seinen Tod. Wenn sogar ein Huhn wie ein Hahn krähte, so war das ein untrügliches Zeichen, dass bald jemand im Hause sterben würde. Und nun ging hier gerade ein solches unglückweissagendes Huhn auf dem Hofe herum, welches beständig auf eine unnatürliche Weise wie ein Hahn krähte. Für Anton klang keine Totenglocke so fürchterlich als dieses Krähen. Und dieses Huhn hat ihm mehr trübe Stunden in seinem Leben gemacht als irgendeine Widerwärtigkeit, die er sonst erlitten hat. Oft schöpfte er wieder Trost und Hoffnung zum Leben, wenn das Huhn einige Tage schwieg. Sobald es sich dann wieder hören ließ, waren alle seine schönen Hoffnungen und Entwürfe plötzlich gescheitert. Da er nun so schon mit lauter Todesgedanken umging, fügte es sich, dass er das erste Mal nach seiner Krankheit wieder zu dem Pastor Paulmann in die Kirche kam. Dieser stand schon auf der Kanzel und predigte über den Tod. Das war für Anton ein Donnerschlag. Denn da er nun einmal gelernt hatte, nach dem, was ihm von einer besonderen göttlichen Führung in den Kopf gesetzt war, alles auf sich zu beziehen, wem anders als ihm sollte nun wohl die Predigt vom Tode gehalten werden? Mit nicht mehr Herzensangst kann ein Missetäter sein Todesurteil hören, als Anton diese Predigt. Der Pastor Paulmann fügte zwar Trostgründe genug gegen die Schrecken des Todes hinzu, aber was verschlug das alles gegen die natürliche Liebe zum Leben, die trotz aller Schwärmereien, wovon Anton den Kopf vollgepfropft hatte, dennoch bei ihm die Oberhand behielt? Niedergeschlagenes und betrübtes Herzens ging er zu Hause, und 14 Tage lang machte ihn diese Predigt melancholisch, die der Pastor Paulmann, wenn er gewusst hätte, dass sie noch auf zwei Menschen solche Wirkung wie auf Anton tun würde, wahrscheinlich nicht würde gehalten haben. So war Anton nun in seinem 13. Jahre durch die besondere Führung, die ihm die göttliche Gnade durch ihre auserwählten Werkzeuge hatte angedeihen lassen, ein völliger Hypochondrist geworden, von dem man im eigentlichen Verstande sagen konnte, dass er in jedem Augenblick lebend starb. Der um den Genuss seiner Jugend schändlich betrogen wurde, dem die zuvorkommende Gnade den Kopf verrückte. Aber der Frühling kam wieder heran. Und die Natur, die alles heilet, fing auch hier allmählich an, wieder gut zu machen, was die Gnade verdorben hatte. Anton fühlte neue Lebenskraft in sich. Er wusch sich und seine Hände rauchten wieder. Es heulten keine Hunde mehr. Das Huhn hörte auf zu krähen und der Pastor Paulmann hielt keine Todespredigten mehr. Anton fing wieder an, des Sonntags für sich allein spazieren zu gehen. Und einmal fügte es sich, dass er, ohne es erst selbst zu wissen, gerade an das Tor kam, wo er vor ungefähr 1,5 Jahren mit seinem Vater zuerst von Hannover eingewandert war. Er konnte sich nicht enthalten, hinauszugehen und die mit Weiden bepflanzte breite Heerstraße zu verfolgen, die er damals gekommen war. Sonderbare Empfindungen entwickelten sich dabei in seiner Seele. Sein ganzes Leben von jener Zeit an, da er zuerst die Schildwache auf dem hohen Walle hin und her gehend erblickte und sich allerlei Vorstellungen machte, wie nun wohl die Stadt inwendig aussehen und wie das Lobensteinsche Haus beschaffen sein würde, stand jetzt auf einmal in seiner Erinnerung da. Es war ihm, als ob er aus einem Traume erwachte und nun wieder auf dem Fleck wäre, wo der Traum anhub. Alle die abwechselnden Szenen seines Lebens, die er diese 1,5 Jahre hindurch in Braunschweig gehabt hatte, drängten sich dicht ineinander. Und die einzelnen Bilder schienen sich nach einem größeren Maßstabe, den seine Seele auf einmal erhielt, zu verkleinern. So mächtig wirkt die Vorstellung des Orts, woran wir alle unsere übrige Vorstellungen knüpfen. Die einzelnen Straßen und Häuser, die Anton täglich wieder sah, waren das Bleibende in seinen Vorstellungen, woran sich das immer Abwechselnde in seinem Leben anschloss, wodurch es Zusammenhang und Wahrheit erhielt, wodurch er das Wachen vom Träumen unterschied. In der Kindheit ist es insbesondere nötig, dass alle übrigen Ideen sich an die Ideen des Orts anschließen, weil sie gleichsam in sich noch zu wenig Konsistenz haben und sich an sich selber noch nicht festhalten können. Es fällt daher auch wirklich in der Kindheit oft schwer, das Wachen vom Traume zu unterscheiden. Und ich erinnere mich, dass einer unserer größten jetzt lebenden Philosophen mir in dieser Rücksicht eine sehr merkwürdige Beobachtung aus den Jahren seiner Kindheit erzählt hat. Er war wegen einer gewissen bösen Angewohnheit, die bei Kindern sehr gewöhnlich ist, oft mit der Rute gezüchtigt worden. Es hatte ihm aber, wie es auch gewöhnlich ist, immer sehr lebhaft geträumt. Er habe sich an die Wand gestellt und, wenn er sich nun manchmal bei Tage zu dem Ende wirklich an die Wand gestellt hatte, so fiel ihm die harte Züchtigung ein, die er so oft erlitten hatte, und er stand oft lange an, ehe er es wagte, einem dringenden Bedürfnis der Natur ein Genüge zu tun, weil er befürchtete, es möchte wieder ein Traum sein, für den er wieder eine scharfe Züchtigung erwarten müsste, bis er sich erst allenthalben umgesehen und dann auch in Ansehung der Zeit zurückgerechnet hatte, ehe er sich völlig überzeugen konnte, dass er nicht träume. Auch pflegt man des Morgens beim Erwachen oft noch halb zu träumen. Und der Übergang zum Wachen wird allmählich dadurch gemacht, dass man erst anfängt, sich zu orientieren. Und wenn man denn nur erst einmal den hellen Schein des Fensters gefasst hat, so ordnet sich nach und nach alles Übrige von selber. Daher war es sehr natürlich, dass Anton, nachdem er schon einige Wochen in Braunschweig im Lobensteinschen Hause war, des Morgens noch immer glaubte, er träume, wenn er schon wirklich wachte. Weil der Stift, woran er sonst immer des Morgens beim Erwachen die Ideen vom vorigen Tage sowohl als von seinem vorigen Leben anknüpfte und wodurch sie erst Zusammenhang und Wahrheit erhielten, nun gleichsam verrückt war, weil die Idee des Orts nicht mehr dieselbe war. Ist es also wohl zu verwundern, wenn die Veränderung des Orts oft so vieles beiträgt, uns dasjenige, was wir uns nicht gern als wirklich denken, wie einen Traum vergessen zu machen? In späteren Jahren, und insbesondere wenn man viel gereist ist, verliert sich dies Anschließen der Ideen an den Ort in etwas. Wo man hinkommt, sieht man entweder Dächer, Fenster, Türen, Steinpflaster, Kirchen und Türme, oder man sieht Wiese, Wald, Acker oder Heide. Die auffallenden Unterschiede verschwinden. Die Erde wird sich überall gleich.